ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 71 mit Carmen McRae, Irma Thomas, Sarah Vaughan, Charlie Bird, Esquerita, Tony Williams Lifetime mit Alan Hurlsworth, Larry Young aka Khalid Yassin, J.B. Lenner, Sam Lightnin Hopkins, Mens Lipscamp, Eddie Van Halen und The Flamingos. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright. I only am eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky. I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. And I only have eyes for die 1959er Version von den Flamingos, I Only Have Eyes For You, eröffnete das musikalische Fundbüro. Ursprünglich für einen Busby Berkeley Film geschrieben aus dem Jahre 1934 namens Dames. Aber auch die Version, die wir gerade hörten, wurde in einem Soundtrack verwendet. Zwar erst in den 70er Jahren, nämlich in dem Film American Graffiti. Ein Jahr Vor American Graffiti 1972 nahm die New Yorker Sängerin Carmen McRae eine Live-Version von I Only Have Eyes For You auf. An der Gitarre Joe Pass, am Piano Jim Rowles. Jim Rowles war ein Pianist, der schon viele großartige Sängerinnen begleitet hatte. Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald. Aber er spielte auch für die Bands von Benny Goodman, Woody Herman und Les Brown. Nach Chicago, The Flamingos und Harlem, Carmen McRae, geht es nach New Orleans. It's Raining, Anfang der 60er Jahre, von Irma Thomas aufgenommen, die etwas später dann das Original von Time Is On My Side aufnahm, einem frühen Cover der Rolling Stones. Im Anschluss daran geht es nach Newark, New Jersey, das ja sehr nahe am ähnlich klingenden New York City liegt. Dort wurde 4 Jahre nach Carmen McRae Sarah Vaughan geboren. Lullaby of Birdland, aufgenommen im Dezember 1954. In der Begleitband sind unter anderem Herbie Mann an der Flöte, Clifford Brown an der Trompete, Paul Quinchett am Tenorsaxophon und Roy Haynes am Schlagzeug zu hören. I don't know if it's cloudy or not, but I only have eyes for you, Joe Pass. The moon may be high, I can't see a thing in the sky, for I only have eyes.

should you do shabby dooby shababa doob diddy ooba. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Der Gitarrist Charlie Byrd wurde 1925 in Virginia, USA geboren und studierte klassische Gitarre in den 50er Jahren sogar bei Andres Segovia. Sein größter Einfluss im Jazz war aber Django Reinhardt. Kein Wunder also, dass er die Komposition des Modern Jazz Quartetts als Solo-Version hier aufgenommen hatte, wie man gut hören kann. Obwohl Byrd Reinhardt als größten Einfluss nennt, haben ihre Stile nicht allzu viel miteinander zu tun. Offenbar ging der Einfluss weit über die Technik hinaus und war keine bloße Kopie. Mit anderen Worten, man kann von jemandem beeinflusst werden und trotzdem völlig anders klingen. Thank you. Once I lived the life of a millionaire, spending my money, Lord, I didn't care. Carrying my friends out for a mighty good time, drinking bootleg liquor, all of that champagne and wine. Oh, then I began to fall so low. No money in my pocket, didn't have no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on until the eagles grin. Nobody wants you. Oh, they don't want you when you're down and out. In my pocket, I haven't one penny. And all of my friends, you know that I don't have any law. Oh, let you get up on your feet again. Here they all come, say they're your long lost friend. Lord, it's very strange, without a doubt. Cause nobody, don't nobody want you when you're not. Wir hörten den Pianisten und Sänger Escarita live 1965 mit Nobody Wants You When You're Down and Out. Unglücklicherweise musste das in späteren Jahren Escarita am eigenen Leib erfahren. Glücklicherweise kann man durch Recherche im Internet viel herausfinden, was man vor Jahren noch nicht ohne weiteres an Informationen finden konnte. Das World Wide Web, wie es ja korrekt heißen müsste, ist eine Fundgrube für Informationen unterschiedlicher Art. Leider stimmen diese Informationen nicht immer. Im Falle von Escarita wird gerne angegeben, dass er einen großen Einfluss auf Little Richards Darbietungsstil hatte, und es werden immer die 1951er bis 53er Aufnahmen von Little Richard herangezogen, um diese Annahme zu fundamentieren. Escarita wurde irgendwann zwischen 1935 und 38 geboren. Little Richard nahm 1955 schon in dem Stil auf, in dem wir ihn alle kennen. Also man kann sich ausrechnen, wie alt Escarita zu diesem Zeitpunkt war, der ja auch nicht vor 1957 Schallplatten aufnahm. So gesehen kann man die musikalischen Einflüsse Escaritas auf Little Richard zumindest bezweifeln, was natürlich sein kann und wahrscheinlich auch ist, dass Little Richard sich vom Kleidungsstil und der Art des Bühnenauftritts vom sehr extravaganten Escarita schon beeinflussen ließ. Aber das ist eben nicht ein musikalischer Einfluss. We'll be right back. Schlagzeuger Tony Williams spielte schon als 17-Jähriger bei Miles Davis. Das war in der ersten Hälfte der 60er Jahre. Ab 1969 hatte er die Band Lifetime zusammengestellt, immer mal wieder in unterschiedlicher Besetzung. Wir hörten die 1976er Ausgabe mit Alan Holdsworth an der Gitarre aus Großbritannien, von dem der amerikanische Gitarrist Robin Ford einmal meinte, dieser sei der John Coltrane der Gitarre. Sweet Revenge, aufgenommen in Colorado im Jahre 1976. Larry Young, den wir jetzt gleich zweimal hören werden, war auch einmal Mitglied der Lifetime von Tony Williams, und zwar der allerersten. Viele behaupten ja, oder einige behaupten, Larry Young, das war der Jimi Hendrix der Hammond-Orgel. Wir hören ihn jetzt mit zwei Titeln. Einmal unter dem Namen Khalid Yasin, Turn of the Lights von 1975 mit der Sängerin Tequila Logan. Anschließend zusammen mit Woody Shaw an der Trompete, Joe Henderson am Saxophon, Elvin Jones am Schlagzeug, Softly as in a Morning Sunrise aus dem Jahre 1966, und da hören wir ihn an der Orgel, aber recht gesittet. Bei Lifetime klang das dann doch schon sehr anders. Turn off the light. I can't see a thing. Turn off the light, baby. I can't see a thing. Turn off the light. I can't see a thing. Click that click. that's what you say. But I'm waiting, I'm waiting. Do you wanna turn them off? Turn off. Turn off the lights. I can't see a thing. Turn off the lights. Let me see what tomorrow will bring. Oh, don't be shy. We'll be right back. Zeit für den unverfälschten Blues. Ein Dreierpack, der mit dem Gitarristen Jamie Lenoir beginnt. The Wheel Has Swallowed Me, am Schlagzeug Fred Below, gefolgt von Lightnin' Hopkins aus Texas, Business You Are Doing, eine etwas untypische Nummer für ihn, gefolgt von Mans Lipscomb, ebenfalls aus Texas, Navasota, glaube ich, eine relativ ungewöhnliche Aufnahme. Hier spielt Mens Lipscamp mal mit Schlagzeug und E-Bass. Am E-Bass Frank Lipscamp, nicht etwa sein Sohn, sondern sein Enkel. Der dürfte mittlerweile, wenn er noch leben sollte, auch schon so in den 70ern sein. Blues in the Bottle ist eine Lightning Hopkins-Komposition, die auch schon von The Lovin' Spoonful gecovert wurde. Aufgenommen wurde das Ganze 1968. Die Aufnahme erschien auf Chris Strachwitz Aholi-Label. They said the whales followed Jonah out in the deep blue sea. Sometime I get that feeling that same old whale tells what I mean. The sun rises in the east, goes down in the west. Sometime I get that old feeling every living creature needs some rest. I bleed a whale, I'm sick, that's why I have this blue. I do believe one day fine, turn me a Red, it's gonna be nice and old timer. It's kind of like the old time religion, you know. We all gonna, you know, put soul in it, you know. That's when my mother and daddy used to dance, and it's so pretty, man. It's so pretty. Now you listen to this now. My baby, why she coming late? She sighs out on business, getting it straight. Don't you worry, won't be late. Business gonna be rolled up to you and it's gonna be straight. Oh my baby, please be good. Knock that and I'll cut your wood. One of these mornings won't be long. You're gonna call on me, darling, and I'll be gone. But it'll be a shame for me to leave you like that when you ain't done nothing but fed me like a tomcat. Oh, oh, thank you. baby, will you please don't be late? Little business you're doing, hurry up and get it straight. Get it straight, don't make me late. Little business you're doing, please get it straight. Oh yeah, get it straight. Woke up this morning, couldn't hardly see, but I see the whole lot of girls, they were laughing at me. Why? I don't know. I must have been the wrong man standing on the show. Oh, oh. For your grandma, work on your grandpa's farm. Ah, baby, oh, baby, why did you stay last night, doggone? Tell me, baby, why did you stay last night? You never come on this morning till the sun was shining bright. She said, Daddy, look at here, Daddy, don't you read no saint, doggone ya. Look at here, Daddy, don't you read no saint. I don't ask you about no woman, don't you ask me about my man. I had my pistol, you down in the wood, put in my mind. If I had my pistol, mama in the wood, I'd shoot you up so bad you couldn't do your main good. Jog on the rabbit, jog up the rabbit, running one solid mile, oh love. Y'all got the rabbit running for solid mile. You that rabbit down, cried like a child. Don't come tomorrow. Next year be my gold, doggone ya. Don't come tomorrow, next year be my gold. I'm going up the road, it's about a mile or so. Blues in the bottle, stopping in my hand, a doggone you. Blues in the bottle, stopping in my hand. Now if you wanna be my woman, you got to come on my mind, man. Das war's mit Framatz musikalisches Fundbüro, jedenfalls fast. Es ist noch eine Minute Zeit übrig, in der werden wir mal Eddie Van Halen zur Abwechslung an der akustischen Gitarre hören. Ich kann nur noch sagen, Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, Frank, Framat, Matthias und nun Eddie Van Halen. Thank you.